das Ruheplätzchen weiß ich in der Welt. Doch nur eins, mein Schätzchen, mir allein gefällt. Schau von ihm ich nieder in das Westertal, weiß ich immer wieder, dies gibt's nur einmal. Die alte Bank dort hoch auf Bergeshöhe, sie wird schon lang am alten Kirchturm stehen. Die alte Bank, sie wird dir eingestehen, wirst du sie fragen, wird sie dir sagen, dass unser liebes altes Warstein wunderschön, dass unser liebes altes Warstein wunderschön. Sagten dort ihr Du, und die alte Bank schaut ganz verstohlen zu. So vergehen die Zeiten, alles war einmal. Doch für ewig bleibt, ja bleibt so schön mein Westertal. Die alte Bank, dort hoch auf Bergeshöhen, sie wird schon lang am alten Kirchturm stehen. Die alte Bank, sie wird dir eingestehen, wirst du sie fragen, wird sie dir sagen, dass unser liebes altes Warstein wunderschön, dass unser liebes altes Warstein wunderschön. Tages still, weiß ich, andere leben weiter und ich will hoffen, dass sie singen von der Heimat Pracht, und gerad wie heute wird dann immer auch gelacht. Die alte Bank dort hoch auf Bergeshöhen, sie wird schon lang am alten Kirchturm stehen. Die alte Bank, sie wird dir eingestehen, wirst du sie fragen, wird sie dir sagen, dass unser liebes altes Warstein wunderschön, dass unser liebes altes Warstein wunderschön. Die alte Bank dort hoch auf Berg. du sie fragen, wird sie dir sagen, dass unser liebes altes Warstein wunderschön, dass unser liebes altes